WDR 5 Erlebte Geschichten. Und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, wie es war, sang und singt Hannes Wader in einem seiner bekanntesten Lieder. Die Inhalte, die er nach über 40 Jahren auf der Bühne vorträgt, sind für ihn immer noch aktuell. Der Wunsch und die Suche nach Gerechtigkeit für die Menschen und deren Lebensumstände. Hannes Wader ist sich und seinen Werten, die für ihn immer wichtig waren, seit seinen ersten Auftritten in Kneipen und Pfingsten 1966 auf der Burg Waldeck treu geblieben. Ingrid von Saldern hat Hannes Wader in Kassel, wo er jetzt lebt, besucht. Ich bin gebürtiger Ostwestfale aus der Bielefelder Gegend, vom Lande. Ich entstamme dem Landproletariat. Mein Vater war Landarbeiter, meine Mutter war Putzfrau. Und entsprechend wenig ist mir dann also zumindest materiell in die Wiege gelegt worden. Da gab es dann höchstens eine kleine, feine Sonderbegabung, nämlich, dass ich Lieder schreiben kann und singen und davon leben kann. Ich bin dann 8 Jahre zur Volksschule gegangen. Früher nannte man das Zwergschule. Also ich glaube, wir waren 4 Klassen, 1. bis 4. Schuljahr, waren in einem Raum. Ja, und so entsprechend lief dann auch der Unterricht ab. Also sehr viel habe ich nicht gelernt, schreiben und lesen, klar. Und alles andere musste ich mir dann selbst aneignen. Also ich bin in allem Autodidakt. Ich habe dann nach diesen 8 Jahren Schule eine Lehre begonnen. Ich war damals so ein bisschen apart, also unterschieden von meinen anderen Schulkameraden. Ich bin sehr früh in die Schule gekommen, mit 5 Jahren. Und mit 13 Jahren kam ich dann schon in die Lehre. Gleichzeitig war ich aber ein Spätentwickler. Das heißt, ich war ganz hinten dran. Ja, diese Kindheit war nicht besonders schön. Man muss sich dann Rohheit der Dorfjugend vor Augen halten, wie die umgehen mit so einem kleinen, dann lutschte ich am Daumen und der Lehrer sagte immer Hans der Träumer zu mir. Und ich sang gerne und ich malte immer furchtbar gerne und bastelte irgendwas. Schwerter und Revolver oder unter den sorgenvollen Blicken meiner Eltern, die sich fragten, was soll aus dem Jungen bloß werden? Und dann war es dann soweit. Ich war dann schulentlassen mit 13. Da meinte meine Mutter, ja, der Junge, der spinnt ja nur den ganzen Tag. Und er ist ja auch noch so klein und so dünn. Mein Vater wollte gerne, dass ich auf dem Bau arbeite. Aber ich war zu klein. Ja, dann muss der Junge was Künstlerisches werden. Und was sich zum Beispiel meine Eltern unter künstlerisch vorstellten, das gipfelte in der Vorstellung, dass ihr so ein Schaufenster dekorieren könnte. Und dann wurde in einem Schuhgeschäft in Bielefeld ein Dekorateurlehrling gesucht. Und dort habe ich mich beworben. Und bin auch angenommen und habe dann die Kaufmannsgehilfenprüfung gemacht. Mit 16 hatte ich ausgelernt, also 19 war ich, als ich dann ausstieg. Ja, ich stieg also damals aus dem Schuhgeschäft, in dem ich damals arbeitete, weil ich anfing Musik zu machen. Ich lernte damals Klarinette, damals gab es Jazzbands, also Dixieland hauptsächlich, und die spielten dann in einem alten Bunker. Und das hat mich fasziniert und habe dann so Amateur-Jazzmusik gemacht. Und dabei habe ich damals eine junge Frau kennengelernt, die als Studentin war, Mode, Grafik studierte in Bielefeld. Damals nannte sich das Werkkunstschule. Und die sagte dann, ja, du kannst doch auch zeichnen, habe ich doch gesehen. Und da hat sie mich ermuntert, mich zu bewerben an dieser Schule und bin auch angenommen worden. Das habe ich dann 3 Semester lang gemacht. Nach dem 3. Semester Grafikstudium in Bielefeld bin ich nach Berlin gegangen, heute Hochschule der Künste. Und währenddessen spielte ich alle möglichen Instrumente, auch noch Gitarre. Und in Berlin habe ich dann angefangen, auf der Straße zu spielen, um Geld zu verdienen. Damals sah ich die ersten Straßenmaler meines Lebens, Anfang der 60er. Das gab es nur in Berlin, in Westdeutschland gab es das gar nicht. Und eben auch Leute, die Musik machten auf der Straße. Und dann habe ich zum ersten Mal Georges Brassens gehört. Eine Kommilitonin hatte eine Platte von ihm, die war frankophil irgendwie und es hat mich vom ersten Ton an fasziniert, was der da machte. Ich verstand das nicht, das hat man mir dann übersetzt Ich war vom Donner gerührt, dass man solche Inhalte, der hat ja auch so ein bisschen nölige Stimme, so einfach so vermitteln kann. Da habe ich gesagt, das mache ich auch. Da habe ich sofort angefangen, Lieder zu schreiben. Mein allererstes Lied, das gibt es auch auf meiner ersten Platte. Ich habe also gar nicht lange geübt oder so, sondern ich habe das gleich geschrieben. Dann auf studentischen Rotweinfeten dann vorgetragen und die Mädels mochten das. Das hat mich dann natürlich auch noch ermutigt, das weiterzumachen. Loch unterm Dach heißt das Lied, das allererste. Dann wieder durch eine Kommilitonin bin ich dann zur Burg Waldeck gekommen. Burg Waldeck war ein Zentrum im Hunsrück, ein Begegnungszentrum der bündischen Jugend, die damals die ersten Festivals organisierten mit den neuen Liedern, die über den Atlantik schwappten. Damals wurden ja auch die anderen schottische, irische, englische Folksongs bekannt und populär. Ich glaube, 1966 bin ich zum ersten Mal eingeladen worden. Und ich hatte meine ersten drei Lieder geschrieben. Loch unterm Dach, Begegnung und noch eins. Es war mein erster Auftritt vor größerem Publikum. Da waren ja schon dann auch so 1.000, 2.000 Leute waren ja dann schon da. Das war schon ganz schön aufregend. Da trat ich dann auf mit drei Liedern. Mehr hatte ich nicht. Dann wollte ich von der Bühne gehen und dann tobten die Leute. Und ich dachte, die wollten mich nicht von der Bühne lassen. Ich hatte ja keine Erfahrung, keine Ahnung. Ich dachte, die hauen mich jetzt. Ja, sie waren begeistert und das habe ich aber nicht so empfunden. Das habe ich als aggressiv mit diesem Krawall, den die Leute da machten. Und dann bin ich nochmal von vorne angefangen. Habe die drei Lieder nochmal gesungen. Da haben sie mich dann runtergelassen und da war ich so fertig, bin ich in den Wald gerannt und habe fast einen Heulkrampf gekriegt, weil ich nicht wusste, wie mir da geschah. Es war aber mein Durchbruch. Ich war von da an so ein Geheimtipp, auch in dieser Szene, die sich ja auch erst bildete. Es gab Franz Josef Degenhardt, der uns ein großes Vorbild war. Und dann kamen dann auch die ersten Medien, da kamen Übertragungswagen vom WDR. Die sendeten das dann und plötzlich gab es die Szene. Und ich gehörte dazu und ich habe angefangen mit den Kollegen Schubert und Black. Insterburg und Co. waren dann auch noch dabei und Dieter Süvergrüpp. Und selbstverständlich Reinhard May, wir sind uns damals zum ersten Mal begegnet. Reinhard zu treffen war damals auch für mich eine sehr schöne Sache. Wir haben uns gleich verstanden. Er wohnte ja auch in Berlin und dann gab es auch in Berlin plötzlich eine Szene mit so Folk-Clubs, Steve Club, Go In und wie sie alle hießen, wo man abends hingehen konnte und ein paar Lieder singen und sich dann 5 Mark abholen konnte und Freibier hatte. Ja, ich studierte damals immer noch Grafik und Reinhard machte damals eine Lehre bei Schering. Und eines Tages kam Reinhard und sagte, Hannes, ich habe hier ein Angebot, wir können eine kleine Tournee machen. Ich kann es aber nicht allein, ich habe nicht genug Lieder, du hast doch auch ungefähr 6 Lieder. Schmeißen wir zusammen, haben wir ein schönes Abendprogramm. Und so haben wir es dann auch gemacht. Und wir kriegten dann aber auch eine schöne Gage, das waren teilweise zwischen 100 und 200 D-Mark. Und wir fuhren in Reinhards Käfer, hellgrau, durch die Bundesrepublik. Und das war fantastisch. Wir wurden überall freundlich empfangen. Bis nach Kirchheim unter Teck in der Bastei. Da gab es eine Bastei und einen tiefen Keller. Und da fanden solche Veranstaltungen statt. Fantastisch. Und als wir die Tour beendet haben, war für uns klar, dass wir unser Studium nicht weiterführen würden. Und das jetzt zu unserem Beruf machen wollten. Ja, die Inhalte meiner Lieder, die drehten sich damals weitgehend um mein persönliches alltägliches Leben. Mein Leben als Untermieter und was ich so auf der Piste dann so erlebte mit Mädchen. Ein Hauptgrund, weshalb wir überhaupt sangen, jedenfalls ich, um an Mädchen ranzukommen. Ich hatte ja ansonsten nicht so viel zu bieten an äußerer Schönheit und innerem Charme oder sonst irgendetwas, aber ich hatte dieses Talent um die Gitarre, diese Lieder, das war ein Vehikel, um zum Beispiel Aufmerksamkeit zu erregen, besonders der Mädels. Die ersten Lieder hatten keine politische Aussage, wenn dann indirekt, vielleicht schon ein kritisches Betrachten. Das änderte sich nach meiner dritten Platte. Meine dritte Platte, die hieß 7 Lieder und das war ein weiterer Durchbruch. Ich war bekannt und plötzlich auch wohlhabend. Die Platte verkaufte sich wahnsinnig gut. Also mit diesem Durchbruch ging es mir nicht besonders gut. Ich hatte bis dato überhaupt noch kein Bankkonto. Das musste ich dann eröffnen, damit das viel Geld darauf fließen konnte, das ich dann plötzlich hatte. Aber ich war der Ansicht, Geld ist Bebe, war damals so die Grundstimmung, die Grundeinsicht der damaligen anti-autoritären Zeit überhaupt. Gegen Bekanntheit hatte ich eigentlich nichts, aber ja, dass doch immer gleich mit Reichtum verbunden ist, das hat mich ja schwer zugesetzt. Plötzlich löste sich alles auf, auch meine sozialen Bindungen. Ich hatte viel mehr Geld als all die anderen, mit denen ich sonst normalerweise umging. Und dann kam auch noch etwas dazu. Ich wurde von einem Tag auf den anderen verhaftet. Als ich diese Platte, die 7 Lieder, aufgenommen hatte, bin ich nochmal auf Tremtour gegangen. Durch Europa, Italien, dann bin ich nach Irland, nach England, nach Schottland. Viele Wochen unterwegs, weil ich wusste, wenn ich zurückkam, würde ich bekannt sein. Also würde es nicht mehr so sein wie vorher. Und so war es auch. Nämlich als ich nach Hause kam und eine Tournee begann, wurde ich in Essen von der Bühne herunter verhaftet. Und zwar wegen Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Ich wohnte noch in Berlin und hatte in Hamburg schon eine Wohnung gemietet, in die ich umziehen wollte, weil ich rede eigentlich nicht gern darüber, aber es bleibt mir nichts anderes übrig. So, weil ich diese Wohnung in Hamburg vermietet hatte an eine Frau namens Hella Utesch, die sich dann später als Gudrun Enslin entpuppte. Ich habe sie irgendwo in Karlsruhe getroffen, in einer Kneipe. Da stellte sie sich mir als Journalistin vor, die nicht angestellt war und deshalb Schwierigkeiten hatte, eine Mietwohnung zu bekommen. Ich sage, ich kann bei mir einziehen, bis ich wieder zurückkomme. Es müsste 1971 gewesen sein. Und dieses Ermittlungsverfahren, das zog sich über Jahre hin, dass ich unter ständiger Observation war, alle Telefone abgehört und die Kriminalbeamten in den Konzerten saßen. Mit dieser Verhaftung begann auch dann gleichzeitig ein Medienboykott. Natürlich hat mich das psychisch mitgenommen, und zwar über Jahre. Und als nach 5 Jahren dieses Ermittlungsverfahren eingestellt wurde, man sieht das auch auf den Fotos, ich bin da zum Skelett abgemagert. Ich habe eigentlich nur noch von Schnaps gelebt, ich habe nur noch getrunken. So meine Situation in den 70er Jahren habe ich so als gesplittet empfunden, so als in sich widersprüchlich. Und viele liebten auch so meine Lieder. Gleichzeitig machte ich sehr viele Konzerte, 100 bis 150 im Jahr. Aber irgendwie so fühlte ich mich entwurzelt. Diese Turbulenzen hatten mich schwer durcheinander gebracht und ich kam damit überhaupt nicht klar. Alte Freundschaften lösten sich auf. Unsichere Neue kamen dazu. War das nun, weil ich jetzt irgendwie jemand bin? Ich brauchte wieder Boden unter den Füßen, auch weltanschaulich. Das wurde zwar von vielen Leuten geschätzt, dass ich so eine Art Einzelkämpfer war, aber mir behagte das irgendwann überhaupt nicht mehr. Was Unbehaglicheres gibt es überhaupt nicht. Deswegen wollte ich mich binden, so weltanschaulich auch. Ich wollte wieder irgendwo dazugehören. Und da kamen natürlich also die Normalparteien gar nicht in Frage. Ja, gleichzeitig beschäftigte ich mich mit sozialistischen Theorien, bin ich natürlich bei Marx und Engels und Lenin gelandet. Und das hat mir eingeleuchtet. Und die einzige Instanz, die sich darauf berief, nur die DKP, Deutsche Kommunistische Partei, das war mir sympathisch. Und dann gab es sowieso Annäherungen schon über die Friedensbewegung, über die Ostermarschbewegung, an denen ich immer schon teilgenommen hatte. Und dann bin ich dann irgendwann da eingetreten. Und das war eine ganze Weile lang gut und richtig für mich. Ich würde sogar sagen, lebensrettend. Das hat mich irgendwie gekräftigt. Ja, ich nahm sogar wieder zu. Also ich fühlte mich zugehörig zu einer Gruppe, zu einer Partei, die auch noch über eine Weltanschauung verfügte, eine ziemlich geschlossene. Das brauchte ich. Und das Echo, die Leute schickten mir ihre zerbrochenen Waderplatten zurück und sagten, du Kommunistenschwein, ja, du hast uns verraten, bist jetzt in eine Partei eingetreten. Ja, das war schon ganz schön herbe. Es gibt einen feststehenden Prozentsatz in der Bevölkerung von Hochsensiblen. Und zu denen gehöre ich. Also es nimmt mich schwer mit, das, was andere an sich abtropfen lassen. Da hatte ich auch Glück, dass ich auch eine, sagen wir mal so, eine robuste Seite in mir aktivieren konnte, die dagegen gesteuert hat. Und deshalb lebe ich noch. Ich bleibe natürlich weiterhin verletzlich. Ja, ich muss es ja hervorheben, also diese Hypersensibilität, weil es ja auch zu meinem Leben gehört. Wir Hypersensiblen und Hochsensiblen sind keine besseren Menschen. Wir sind eher zickig auch und anstrengend. Also diese Eigenschaften, die haben natürlich auch dazu geführt, dass ich eine gewisse Empathie auch entwickeln konnte. Für andere, sagen wir mal für Einzelne und auch für ganze Schichten oder Klassen, denen es schlecht geht, die ausgebeutet sind. Ja, ich habe selbstverständlich immer mal wieder probiert, irgendwo heimisch zu werden. Ich war damals schon 10 Jahre, also in Berlin, wohnhaft. Und damals, Anfang der 70er, kam ich in Kontakt mit Knut Kiesewetter, der dann mein Produzent wurde. Der Produzent meiner ersten Platten, Hannes Wader singt. Ich hatte mir noch so viel vorgenommen, hieß die zweite und 7 Lieder die dritte. Und in dieser Zeit war ich oft in Nordfriesland, wo Knut ein Haus hatte. Und während dieser Zeit habe ich so wieder so eine Sehnsucht verspürt, aufs Land zu gehen, aus der Großstadt, in der ich übrigens nie heimisch geworden bin. Also Berlin liebte ich sehr, aber ich bin kein urbaner Mensch. Ich komme eben vom Lande und habe so dieses Tempo, das sich nicht verträgt mit dem Urbanen. Und dann bin ich dann nach Nordfriesland gezogen, in eine Windmühle und habe ja auch da versucht, Fuß zu fassen. Und ich habe auch die Landessprache erlernt, das Plattdeutsche, so wie das ein Außenstehender eben gerade noch mal so kann. Und habe dann auch eine Platte mit plattdeutschen Liedern aufgenommen, die sehr erfolgreich war. Ich habe ja dann sehr lange dort gelebt, fast 25 Jahre. Und mich verbindet natürlich immer noch viel mit meiner alten Wahlheimat Nordfriesland. Ich hatte damals die Mühle gekauft und irgendwie schwebte mir sowas vor, so ein kulturelles Zentrum. Es war eine Schnapsidee und da habe ich sehr viel Geld für ausgegeben, habe das umbauen lassen. Und was daraus geworden ist, sind dann erstmal Ferienwohnungen, die habe ich dann vermietet. Und dann später hatte ich Kontakt mit meiner alten Hochschule der Künste in Berlin und mit dem Kanzler der Hochschule, der auch aus Nordfriesland kam. Dann hat die Hochschule das ganze Anwesen angemietet für ihre Studenten. Das war eine sehr schöne Zeit, da kamen viele bildende Künstler hin, dann auch viele Musikstudenten. Im Sommer spielten die dann draußen oder ja, also insofern ist der Plan aufgegangen in gewisser Weise. Ja, ja, bis ich dann irgendwann auch von dort weggezogen bin. Ein Grund war ganz bestimmt auch meine hohe Verschuldung. Ich hatte damals, um das Ensemble zu gestalten, plötzlich 1,5 Millionen Schulden. Und die fingen an zu drücken. Ich habe versucht, das irgendwie zu verdrängen. Das hat mich einfach nicht interessiert, aber meiner Frau ist das aufgefallen. Und dann hat sie sich hingesetzt und hat das mal so analysiert und Pläne gemacht, rigorose Sparpläne. Auch die Idee, dort wegzuziehen, das zu verkaufen, um dann danach ein bisschen besser dazustehen und neu anzufangen irgendwie. Das ist ein langer Prozess gewesen, aber das hat dazu geführt, dass wir tatsächlich dann auch wieder in die schwarzen Zahlen kamen. Im Moment wohnen wir hier zur Miete in Kassel und es gefällt uns. Ich habe während dieser ganzen Zeit, wo ich auch gewohnt habe, immer weitergemacht, also meine Tourneen. Pro Jahr an die 100 Auftritte oder 120. Jetzt sind es sehr viel weniger geworden, weil ich auch das Rentenalter weit überschritten habe und das auch merken möchte. Aber im Jahr 2001 bin ich öfter mal wieder Konstantin Wecker begegnet, auf, wie das so vorkommt, wenn man in der gleichen Stadt auftritt. Meistens wohnt man auch im selben Hotel. Ja, und dann gab es von Konstantin auch immer wieder den Vorschlag, wenn wir uns mal begegnet sind, mal irgendwann mal was zusammen zu machen. Ja gut, so trennt man sich oft, dann verabredet man was, aus dem oft dann aber auch nichts wird. Aber in diesem Fall haben wir Nägel mit Köpfen gemacht, um eine gemeinsame Tournee zu machen. Und das war auch damals schon eine sehr schöne, erfolgreiche Tournee, 2001, 2002. Und dann war lange Zeit Pause, wir sind uns auch immer wieder begegnet, sind auch schon mal zusammen aufgetreten wieder, aber dann jetzt haben wir das Ganze nochmal wieder gemacht. Natürlich mit einem ganz anderen Programm, mit inzwischen neuen Liedern, die wir geschrieben haben. Und das war auch sehr erfolgreich, für mich sehr anstrengend, weil wir diesmal das noch anders konzipiert hatten. Also nicht nebeneinander aufzutreten an einem Abend, sondern wirklich auch die Lieder gemeinsam zu singen, zweistimmig sogar. Und das Ganze kriegte dann eine so stringente Dramaturgie, die ich nicht gewohnt war. Weil ich bin so ein Einzelgänger, kann man ja wohl sagen. Und ich mache, was ich will auf der Bühne. Und plötzlich, wenn man eingebunden ist in ein Programm, in ein Ensemble, das aufeinander reagiert, wo jeder aufeinander Rücksicht zu nehmen hat, dann ist das für mich, also das war unglaublich schwierig. Erst war es eine Katastrophe. Ich musste so viel lernen, ich musste so viele Strophen von Liedern lernen, von Konstantin, er von mir natürlich auch. Aber ihm fällt das leichter, weil er so ein Typ ist, der sowieso gerne mit anderen was macht, während ich alleine vor mich hin brüte oder alleine auf der Bühne stehe, wie ein Stock hinter dem Mikrofon. Und das ist so meine Welt, mein Alltag. Und da musste ich mich ganz stark umstellen und das hat mich sehr angestrengt. Ich bin sogar krank geworden davon. Das war schon eine Qual. Aber dann standen wir auf der Bühne und kam das erste Konzert, das zweite Konzert und jedes Mal wurde es dann schöner und leichter und durch die Routine wurde es auch vertrauter und dadurch auch immer stärker und ich verlor meine Unsicherheit und plötzlich kam das Vergnügen und kam die Plattenfirma auf mich zu und sagte, wir wollen was mit dir machen. Dann habe ich angefangen zu schreiben, konnte auch nicht aufhören, weil ich hatte lange schon keine Lieder mehr geschrieben und da hat sich was aufgestaut und ich kann gar nicht aufhören zu schreiben. Mir fällt immer noch was ein. Nichts bleibt, wie es war. Was Hannes Wader veranlasst, immer weiter zu schreiben, ihm fällt immer noch etwas ein. Zum 75. Geburtstag des Liedermachers, heute seine erlebten Geschichten für WDR 5, aufgezeichnet von Ingrid von Saldern. Erlebte Geschichten wieder am kommenden Sonntag, dann erzählt Josef Filzmeier, der Filmregisseur, wie er sich an Stoffen und Themen, die ihn faszinieren, regelrecht festbeißen kann. Sonntag wie gewohnt, 18.05 Uhr und 22.05 Uhr. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.